Ich habe unmittelbar nach vollzogener Wahl ein herzlich gehaltenes Glückwunschtelegramm an den Herrn Reichspräsidenten gerichtet. Ich habe seinen edlen und idealen Sinn schon damals kennengelernt, denn er antwortete unmittelbar darauf, wobei er mit dem Ausdruck des Dankes die Erklärung verband, dass er im Falle seiner Nichtwahl ebenso herzlich und aufrichtig mir seine Glückwünsche übermittelt hätte. Ich glaube, damals ist der Beweis erbracht worden, dass man solche Wahlkämpfe auch ritterlich und ehrenhaft ausfechten kann. Das Zentrum hat Herrn von Hindenburg, ich halte es in dieser Stunde nicht für wertvoll, Ihnen zu antworten, sonst glaube ich, würde ich Ihnen eine Abfuhr erteilen, wie es Ihnen und Ihren Freunden gegenüber schon öfters passiert ist. Das Zentrum hat Herrn von Hindenburg stets geschätzt als einen Mann vorbildlicher Pflichttreue und Hingabe an das Vaterland. Hierin haben wir unsere Meinung nicht zu ändern brauchen. Andererseits ist es eine Selbstverständlichkeit, dass Herr von Hindenburg in seiner Eigenschaft als vorbildliches, unparteiisches Staatsoberhaupt im Laufe dieses ersten Septenniums seines Amtes mehr und mehr in das Bewusstsein der Nation hineinwuchs und zu seinem Ruf als Feldherr sich dem als eines weisen und verfassungstreuen Staatsmanns in steigendem Maße eroberte und befestigte. Mit Recht konnte sich der Reichspräsident bei seinem gestrigen Empfang des Arbeitsausschusses der Vereinigten Hindenburg-Ausschüsse den Treuhänder des gesamten deutschen Volkes, nicht den Beauftragten einer Partei oder einer Parteigruppe nennen. Im Übrigen habe ich während meiner Zweijährigen, ich kann sagen, in ungetrübter Zusammenarbeit mit dem Herrn Reichspräsidenten, sich vollziehender Tätigkeit als Reichskanzler, von Mai 1826 bis zum Juni 1928 feststellen können, dass schon damals manche, die sich als treue Freunde des Herrn von Hindenburg betrachteten und auch als solche von ihm geschätzt wurden, ihn wegen seiner allen staatlichen Notwendigkeiten Rechnung tragenden und einem engen Parteistandpunkt abholenden Einstellungen ihn nicht verstanden. Mit tiefem Schmerzen müssen wir feststellen, dass gerade in dem Augenblick der Wiederwahl des Reichsoberhauptes, wo es so überaus wünschenswert und wertvoll wäre, das ganze deutsche Volk geschlossen und geeint zu sehen, eine solche schmählige Zerrissenheit und Zersplitterung der Volkskräfte zu beklagen ist. Das Bestreben des Zentrums ist es gewesen, in einer so ernsten Schicksalsstunde das deutsche Volk zusammenzuführen.